Ich habe hier schon mal berichtet über den Quoc Tan, den Vietnamesen. Einige von euch erinnern sich vielleicht. Eine ganz positive Entwicklung, aber auch wieder Schwierigkeiten. Er musste ein gesundheitliches Gutachten, sollte erstellt werden von der Behörde. Und das war so ausgefallen, der hat so viel Krankheiten und alles Mögliche, dass er nicht reisefähig ist. Das heißt also, man darf ihn nicht ins Flugzeug packen und nach Vietnam schicken. Das hat das Gutachten schon mal bestätigt. Das ist ganz positiv. Wie es bei Behörden natürlich ist, hat dieses Gutachten irgendeinen Formfehler. Was auch immer das heißt, weiß ich nicht. Und der Anwalt ist jetzt am Überlegen, ob wir nun doch noch mal wieder einen Asylantrag stellen. Asylantrag hat zur Folge, dass er dann aber nicht arbeiten darf. Er hat eine Arbeit, er hat eine Wohnung, er hat ja Familie. So, nun sind wir da sehr am Überlegen, was man machen soll. Am 17. diesen Monats ist wieder Vorstellung in der Ausländerbehörde. Denkt einfach vielleicht noch mal dran. Sagt nur den Vietnamesen, Gott weiß, wen ihr meint damit. Vielen Dank für die Fürbitte. Ich möchte beginnen mit einem Gebet von Walter Lüthi. Wir beten. Herr unser Gott und Vater, du Geber aller guten und vollkommenen Gaben, wir danken dir, dass du uns heute Gelegenheit gibst, dein Wort zu hören. Gib unseren Nerven Ruhe und Entspannung, dass wir zum Stillesein, zum Reden und zum Zuhören fähig werden. Nimm die Trägheit und den heimlichen Widerstand von uns. Rufe uns zurück von falschen Wegen, sammle dein Volk aus der Zerstreuung, lass bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung geschehen. Rüste uns aus mit Kraft aus der Höhe. Stärke den Angefochtenen den Glauben an deine Treue, den Verzagten das Zutrauen zu deiner Allmacht. Wir bitten dich auch darum, dass wir fähiger werden, uns bei der Arbeit mit den Menschen zurechtzufinden. Auch die nächsten Angehörigen hilf uns ertragen, dass dein guter Name durch uns nicht in Verruf komme. So fülle uns in dieser Morgenstunde mit Dank und Freude, damit die Leute erkennen, dass du dran bist, unter uns in dieser Zeit dein Reich zu bauen, bis zu jenem großen Tag, da du das Angefangene vollenden wirst, in Kraft und Herrlichkeit. Amen. Ich fand das Gebet in einem Heft von dem Walter Lüthi, in einem Buch, eine Auslegung, die schon mein Schwiegervater Willi Hasse genutzt hat. Und oben in dem Heft drin stand Elisabeth Schlichtmann. So uralte Menschen unter uns, so wie ich und andere vielleicht schon, die bald auf die 80 zugehen und da drüber sind, wissen noch, was das bedeutet in unserem Werk. Wir lebten ja als Diakonissenhaus Elim immer mit Diakonie und Gemeinde. Und in der Kriegszeit waren es die Diakonissen, die die Gemeinden über Wasser hielten. Elisabeth Schlichtmann in Buxtehude. Und da kam später mein Schwiegervater hin. Das hat er bekommen, das Buch, und das habe ich jetzt. Da fand ich dieses Gebet. Der Predigttext Markus 10, 17 bis 31, eine uns ja nun zur Genüge bekannte Geschichte. Ich möchte diese Geschichte heute Morgen einmal aus einer ganz anderen Perspektive mit uns bedenken. So ganz anders ist sie nicht, aber sie zieht sich durch diese Verse. Und zwar dem nie endenden Liebesblick Jesu. Dem nie endenden Liebesblick Jesu. Zuerst ein Reicher läuft zu Jesus. Eine riesige Volksmenge ist da versammelt um Jesus und seine Jünger herum. Man bringt Kinder zu ihm und Jesus segnet sie. Er erzählt den Menschen, wie man in das Reich Gottes kommt, indem man es empfängt wie ein Kind, als Geschenk. Und das hört auch dieser reiche, vornehme Mann und drängelt sich so durch die Menschenmenge durch. Er will direkt zu Jesus. Denn genau das beschäftigt ihn seit langem. Diese Frage nach dem Reich Gottes, die Frage nach dem ewigen Leben. Und er kümmert sich dann nicht um das Äußere, um den Staub, die Leute, alles unwichtig. Er will Jesus sprechen. Schließlich erreicht er ihn, fällt vor ihm nieder auf die Knie. Und das hat vielleicht schon so etwas mit einer Ehrerbietung zu tun, vielleicht sogar mit Anbetung. Denn er weiß ja Bescheid um das Reich Gottes. Er kennt ja den Sohn Gottes. Er kennt die Gebote. Er geht in die Synagoge. Er lebt mit Gott. Ein frommer, ein vorbildlicher Mann. Aber irgendetwas scheint ihm noch zu fehlen. So dieser letzte Kick der Gewissheit des Glaubens, des Heils, des ewigen Lebens. Und darüber will er Klarheit haben. Und wir stellen fest, er wendet sich genau an die richtige Adresse. Keine Umwege mehr. Ich denke, so ein wertvoller Hinweis auch für uns, uns bei Zweifeln, bei Anfechtungen nicht in irgendwelchen anderen Dingen zu verlieren, in Mythen, Philosophien oder sonstigen Abwegen. Den direkten Weg zu Jesus wählen. Hört ihr mich? Ich habe so das Gefühl, hört ihr gut. Gut, das Zweite. Wir schauen uns mal das Gespräch zwischen Jesus und dem Mann an. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das gefällt mir an diesem Mann, frisch heraus mit der entscheidenden, für ihn existenziellen Frage. Mit seiner Ungewissheit und gar nicht lange drumherum reden. Und wie klar formuliert er seine Not. Und ist das nicht etwas Großartiges? Hier kommt ein Fragender zu Jesus. Das ist doch viel besser als alle Satten und Wichtigtuer. Ich weiß nicht, wer von euch am Freitagabend die Heute-Show von Oliver Welke gesehen hat. Ich gucke sie manchmal ganz gern, weil da so ein Pfiff an Satire drin ist. An diesem Freitag hat er den Osterhasen karikiert und hat dieses Abendmahlsbild in der Mitte, wo Jesus Christus ist, mit einem großen Osterhasen gezeichnet und zeigte dann noch das Kreuz mit einem Osterhasen. Ich habe das Ding dann sofort umgeschaltet und ausgeschaltet. Und er bezeichnet sich selber als Nihilisten und behauptet, davon gäbe es wohl inzwischen 30 Millionen in Deutschland. Ich habe eine Kritik an ZDF geschickt, unser Pastor auch und ein Oberarzt der Chirurgie ebenso und hoffe, dass darauf reagiert wird. Das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Und bei aller Freude am Witz und Humor und der Satire, so weit darf es nicht gehen in einem öffentlichen Sender. Und ist für euch vielleicht auch mal eine Anregung, es gibt da so eine bestimmte Mail, die man antippen kann und schreiben kann. Ich hoffe, darauf wird auch reagiert. Ein Wichtigtuer. Dieser Mann in unserer Geschichte kümmert sich ehrlich und aufrichtig um seine wichtigste Frage und geht mit einer Anrede zu Jesus, guter Meister. Das hat so ein Stückchen Ehrenvolles und das ist keine Kumpelhaftigkeit. Wie auch bei Nikodemus, wir erinnern uns, der nachts zu Jesus kommt und sagt, Rabbi, Rabbi, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein, antwortet Jesus. Das klingt uns fast ein bisschen schroff. Eigentlich müsste Jesus sich doch mal freuen, dass einer solche wichtige Frage stellt. Aber warum macht Jesus das? Warum weicht er ein bisschen von dieser Frage ab? Jesus will erst einmal ablenken von sich selbst und auf die letzte Instanz hinweisen. Und die ist eben Gott. Gott allein wird Urteil sprechen. Gott allein verteilt auch das Erbe. Gott allein ist das Ziel, ist der Sinn, den du suchst. So weist er darauf hin. Gott allein ist gut. Ich, Jesus, bin lediglich Hinweis auf diesen Gott, meinen Vater. Hier wird deutlich, die Liebe des Gottessohnes zu seinem Vater, dem allein die Ehre gebührt. Ein erster Hinweis auf die Liebe Jesu. Und dann wird Jesus konkret. und nennt die zweite Tafel der Gebote, der 10 Geboten. Wir erinnern uns, Gott hat dem Mose 2 Tafeln der Gebote gegeben. Nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, keine falsche Anklage erheben und Vater und Mutter ehren. Das habe ich seit meiner Jugend an alles gehalten, Jesus, Meister. Vorbildlich. Aber schauen wir mal etwas tiefer, wie Jesus an einer anderen Stelle die Gebote erklärt hat. Dabei weist er darauf hin, was spielt sich hinter unseren Kulissen ab? Was denken wir? Wen töten wir mit Worten? Was geht in unserer Fantasie vor, wenn wir eine schöne Frau sehen? Jesus weiß das. Aber er lässt die Aussage dieses Mannes stehen. Diskutiert gar nicht darüber mit ihm, hinterfragt ihn nicht, korrigiert ihn auch nicht, wie wir es möglicherweise in so einer Situation gemacht hätten. Warum? Weil Jesus diesen Mann gewinnen will. Jesus will sein Herz erreichen. Und das wird jetzt in Vers 21 überdeutlich. Da heißt es, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das ist auch mein Predigtthema, dieser nie endende Liebesblick Jesu. Und das ist doch eine der tröstlichsten Aussagen im ganzen Neuen Testament. Und es macht deutlich, dass mich Jesus nicht erst liebt, wenn ich alles richtig mache, wenn ich vollkommen werde. Wer kann das überhaupt? Wer wird das überhaupt? Oder wenn ich fit bin im Glauben und bestimmte Dinge erfüllt habe, irgendwo mitarbeite, mich habe taufen lassen und. Nein, Jesus liebt mich bereits auf dem Weg zu ihm. Längst bevor ich mich auf den Weg zu ihm mache, um Jesus kennenzulernen. Selbst wenn ich niemals bei ihm ankomme, bin und bleibe ich von Jesus geliebt. Und dieser Liebesblick von Jesus wird mich nie verlassen. Ich finde, das ist so tröstlich, das einfach sich immer neu wieder bewusst zu machen. Auch wenn ich wie später dieser Mann weglaufe, selbst wenn ich alles falsch mache und wenn ich immer wieder die falschen Knöpfe drücke, bleibe ich von dieser Liebe Jesu Christi umschlossen, umfangen und getragen. Ich komme nie aus dem Kraftfeld dieses liebenden Blickes Jesu heraus. Und indem Jesus ihm nun sagen wird, was ihm fehlt, will er ihn für sich haben, möchte Jesus diesen Mann in seine Nachfolge rufen. Und eigentlich ist von diesem Mann nur gefordert, dass er sich von Jesus lieben lässt. An etwas Besseres kann man sich nicht halten, als an das, dass Jesus mich liebt, schreibt der Theologe Karl Barth. An etwas Besseres kann man sich nicht halten, als an das, dass Jesus mich liebt. Auch mich, auch dich liebt er, obwohl er uns kennt, wie wir sind. Und Jesus will ihm die ganze Freude der Nachfolge schenken, Erfüllung, den tiefen, letzten Sinn in sein Leben geben. Und alles liegt wie ein Geschenk für ihn bereit. Aber eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe, gib's den Armen und folge mir nach. Damit würdest du Freiheit gewinnen, denn jetzt bist du ein Gefangener deiner vielen Güter, bist ständig damit beschäftigt mit deren Erhaltung, Pflege und Vermehrung, bist immer unter Druck. Das klingt uns so ein bisschen bekannt auch für unsere Zeit. Was hält uns gefangen? Was hält mich gefangen? Was beschäftigt uns? Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich, steht an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Und wenn man sich das hier vorstellt, wenn der Mann das getan hätte, hätte er möglicherweise auch einen ganz anderen Blick für die Armen bekommen. Aber solange er diese vielen Güter hat, haben diese Güter ihn. Er ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Das Gespräch zwischen Jesus und diesem Mann ist zu Ende. Jesus lässt ihn gehen, redet nicht weiter auf ihn ein. Aber Jesus wird ihm traurig nachgeschaut haben, mit einem Blick voller Liebe. Und dieser Liebesblick wird den Mann begleiten. Der endet nie, ganz gleich, wohin der Mann ging. Und bei der Beschäftigung mit seinen Gütern, beim Plan, beim Überlegen, wird er immer wieder an dieses eine Wort Jesu erinnert werden. Eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Seine weitere Geschichte kennen wir nicht. Ob aber dieser eine, der ihn so liebevoll angesehen hatte, ihn nicht eines Tages doch noch einholte? Ob dies nicht vielleicht so ein letzter Fluchtversuch war, zu dem er jetzt aufbrach? Eines steht fest. Ich mag mich hinwenden, wohin immer ich will. Ich mag von Jesus weggehen. Es gibt aber keinen Ort, den diese Liebe Jesu nicht erreichte. Nun schauen wir uns mal Jesus an und die Jünger. Die Jünger haben das ja nun alles auch mitbekommen, das Gespräch damit. Und die sagen, nee, das kann man auch wirklich nicht. Alles verlassen, alles verkaufen. Die sind so betroffen, dass sie da ganz irritiert sind. Obwohl sie selbst es ja getan haben. Sie haben ja alles verlassen und sind in die Nachfolge Jesu gekommen. Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Jesus formuliert, was sie denken. Und genau darüber sind sie entsetzt. Und Jesus verstärkt dieses fast Unmögliche dann noch mit dem Hinweis auf das Kamel, das wohl eher durch ein Nadelöhr gehen kann, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Die Jünger sind völlig verzweifelt und zutiefst erschrocken. Und Jesus sieht sie an. Jesus sieht sie an. Wieder dieser gleiche Liebesblick wie schon gegenüber dem reichen Mann, nun auch zu seinen eigenen Jüngern. Er kann sie gut verstehen und er macht ihnen deutlich, und das ist so der Kernvers dieser Predigt, Vers 27, bei den Menschen ist das auch nicht möglich, aber bei Gott. Denn bei Gott ist alles möglich. Aber wir fragen uns doch, woher kommt dieses Entsetzen bei den Jüngern? Sie müssten doch eigentlich eine tiefe Dankbarkeit spüren und die Ruhe eines guten Gewissens ausstrahlen, da sie das ja alles getan haben, verlassen haben, genau diese Nachfolger von Jesus geworden sind. Woher kommt das? Was ist der Grund? Wer kann überhaupt gerettet werden? Und Petrus, wer denn sonst, formuliert das in die ängstliche Frage, siehe, Jesus, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Uns treibt die Angst um, dass das alles nicht reicht. Und offenbar solidarisieren sie sich mit der Sorge des ungehorsamen Reichen um die Errettung. Was zwischen Jesus und dem Reichen geschehen ist, das hat nach Meinung des Evangelisten wohl auch ihnen, den Gehorsamen, ganz neu und überraschend gezeigt, was Gehorsam ist. Wie groß der Schritt des Gehorsams ist und dass dieser Schritt einmal getan in seiner ganzen Konsequenz und seiner ganzen Schwierigkeit immer wieder getan sein will. Dass nämlich auch die Gehorsamen, auch die Jünger, auch wir Christen immer am Rand jenes Abgrunds des Ungehorsams stehen. Und das wird ihnen hier jetzt deutlich. Und sie merken, so weit sind wir ja gar nicht auseinander, der Reiche und wir, die eigentlich Gehorsamen, die ja Jesus nachfolgen. Und darum, ihr Entsetzen, wer kann dann gerettet werden? Sie stellen hier ihre eigene Errettung in Frage. Und darum ist dieser Dreh- und Angelpunkt der Geschichte eben der Vers 27. Bei den Menschen unmöglich, bei Gott ist es möglich. Es gilt eben auch für beide, auch dieser Vers, für die ängstlichen, sich um ihre Errettung sorgenden, eigentlich gehorsamen Jüngern, wie auch für den Reichen, den weggegangenen Ungehorsam. Für beide gibt es Hoffnung. Denn dass jemand gerettet wird, steht nicht in des Menschen, sondern ausschließlich in Gottes Hand. und in Gottes Macht. Niemand kann gerettet werden aufgrund dessen, was er kann. Jeder kann gerettet werden aufgrund dessen, was Gott kann. Durch seine Liebe, durch seine Barmherzigkeit. Aber von sich selbst haben es auch die Jünger nicht. So von Natur aus, so für ein besonderes Organ für Religiosität, so eine besondere Fassungskraft und Anlage. Aber das ist die Entdeckung, die sie hier machen. Da würde eher ein Kamel durch ein Nadelöhr schlüpfen, als dass solche Leute, die sich vielleicht selbst für reich halten, gerettet werden. Die meinen, sie hätten es. Und darum dieser Aufschrei. Wer kann überhaupt gerettet werden? Niemand kann das. Auch sie können es nicht. Das Urteil über den Reichen, die Feststellung des einen, was ihm fehlt, hat unmittelbar die Jünger selbst betroffen. Aber darum nun wieder dieser Vers 27. Bei Gott ist es möglich. Und wieder schaut Jesus sie ganz liebevoll an. Und das ist jetzt ihr Privileg, ihre Auszeichnung. Vielleicht so ein kleiner Vorsprung vor dem reichen Mann. Dass sie Zeugen dieser göttlichen Möglichkeit sind und das angenommen haben, was Gott als Gabe und Geschenk ihnen zur Verfügung gestellt hat. Ihnen wurde Gnade von Gott zuteil. Damit wurde dieses menschlich eigentlich Unmögliche ihnen möglich. Ihnen? Nein. Es war nie und nimmer das ihnen Mögliche. Es war und blieb das Gott allein Mögliche, aber dass eben das Gott allein Mögliche für sie Mögliche geworden ist, sehr kompliziert, ich sage es nochmal, dass eben das Gott allein Mögliche für sie möglich geworden ist, in dieser Erkenntnis, in diesem Vertrauen, in dieser Demut, in dieser Dankbarkeit, wurden sie gehorsam. Und das kann man jetzt allerdings mit Glauben beschreiben. Sie ließen es wahr sein, dass Jesus für sie gehorsam war. Sie wurden es mit ihm. Und sie haben alles verlassen, folgen Jesus nach und befinden sich damit auf dem Weg zum ewigen Leben. Und das hat dann ganz große Verheißung, wir haben sie im Text schon gehört. Und die malt ihn Jesus jetzt vor Augen. Das Leben hier wird sinnvoll, bekommt eine Tiefe, erkennt einen tiefen Sinn, hat Freude und auch Tragkraft. Und es reicht hinein bis in die Ewigkeit. Und hier sollten wir mal ein wenig versuchen, uns mit einzuklinken. Weil Gott diesen Jüngern die Gnade des Gehorsams geschenkt hat, ihnen den, wie wir, so Unvermögenden gilt auch für alle anderen. Denn es ist kein Unterschied bei Gott. Alle haben gesündigt. Alle haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und alle werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer 3, 22 bis 24. Hören wir genau hin. Alle, ich und ihr, alle sind Unvermögende, alle haben gesündigt. Aber alle werden ohne eigene Verdienste durch die Gnade Gottes gerettete Leute. Durch das, was Christus für uns alle getan hat. Für die Jünger, für den Reichen, für uns. Und höchst spannend ist dann noch der Schlussvers. Da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Ein Wort, das uns immer so ein bisschen unruhig gemacht hat, geht euch wahrscheinlich genauso. Vielleicht darf man dieses Wort Jesu an seine Jünger auch als Stückchen Mahnung auffassen. Denn ihnen sagt er es ja, sich auf dieses Glauben dürfen, bitte nichts einzubilden. Nicht Erste sein wollen. Es ist und bleibt immer Geschenk. Und es ist für alle da. Es geht hier nicht um drinnen die Frommen und draußen die Heiden. Es ist auch nicht die Rede von gerettet sein und verloren sein. Die Gnade will alle erreichen. Dieser große Raum, das Reich Gottes, hat Platz für alle. Es scheint dort vielleicht einen Unterschied zu geben. der aber von Gott offenbar ganz anders beurteilt wird. Fragen wir konkret, sind die Jünger die Ersten? Sind die Jünger Erste? Sie sind doch die Gehorsamen. Das haben sie aber nicht von sich selbst, sondern ausschließlich des ihnen gegebenen göttlichen Vermögens zu verdanken. Und ist der Reiche aufgrund seines menschlichen Unvermögens ein Letzter? Eine komplizierte und schwierige Frage. Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen in Kommentaren, da schreibt einer so schön, vielleicht ist das gar nicht hier so festgezurrt, so absolut, so stabil zu sehen. Absolut und stabil ist nur Jesus Christus, der König dieses Bereiches, des Reiches Gottes, in welchem beide aber existieren. Beide leben von der Liebe, der Barmherzigkeit dieses Heilands Jesus Christus. Was Gnade heißt, tritt hier ganz neu ans Licht. Und wenn wir das an uns geschehen lassen, diese Verwandlung aus dem Menschlichen unmöglich in das Göttliche möglich und uns dieser nie endenden Liebe Jesu nicht entziehen, dann wird Gott sich freuen über uns und uns seine Kinder nennen. Und es spielt keine Rolle, ob Erste oder Letzte. Amen. Gibt es noch ein Lied, Herr Moderator? Es gibt ein Lied. Ein Wunschlied. Ein Wunschlied, schön.